Father, bless these words. Zur Botschaft, Vater, segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I would like to speak on the subject. Ich möchte über das Thema of the security of uncertainty. Der Sicherheit der in der Unsicherheit sprechen. Sounds Ungewissheit. A little bit, yeah. The security of the uncertainty. Die Sicherheit der Ungewissheit. Or the security of the uncertain. Oder die Sicherheit des Ungewissen. One of the sins that is named in Psalm 19. Eine der Sünden, die in Psalm 19 genannt wird. At the end of the chapter. Am Ende des Kapitels. Is the sin of presumption. Ist die Sünde der Anmaßung. Yeah. And that's when I put my faith in something. Und das ist, wenn ich an etwas glaube. That is not God. Das nicht Gott ist. But I believe is God. Von dem ich aber glaube, dass es Gott ist. I only want it to be God. Ich möchte aber eigentlich nur, dass es This Gott wäre. Presumption. Das ist Anmaßung. And it's called the great transgression. Das nennt sich auch die große Übertretung. There's a lot of presumption in the church today. Es gibt viel Anmaßung in der Gemeinde heute. There's a lot of people obeying commandments that God never gave. Fälschliche Annahmen von Leuten, die von Boten, die Gott nie gegeben hat. This is Matthew 15. Matthäus 15. Jesus said to the Pharisees and Jesus scribes. Sagte zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Why do you transgress the commandments of God? Warum übertretet ihr die Gebote Gottes? With your traditions. Mit euren Traditionen. Right? These commandments that they were giving were not God's commandments. Diese Gebote, die sie gaben, waren nicht Gottes Gebote. They were the commandments of men. Sie waren die Gebote der Menschen. And they were neutralizing the mind or the thoughts of God. Und diese haben die Gedanken Gottes neutralisiert. Now if we look in James chapter 4, wenn wir in Jakobus 4 schauen, we see a rebuke, sehen wir eine Zurechtweisung towards someone who is living in certainty. Gegen jemand, der sich in Sicherheit wiegt. Okay, it starts in verse 13. Es beginnt in Vers 13. Come now, you who say. Nun also, die ihr sagt. Today or tomorrow we will go to such and such a city. Heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen. And spend a year there and engage in business and make a profit. Und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Yet you do not know what your life will be like tomorrow. Die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. You are just a vapor that appears for a little while and then vanishes. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Instead, you ought to say, statt dass ihr sagt, if the Lord wills, wenn der Herr will, we will live and so do this and that. Werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. But as it is, your boast in your arrogance. Nun aber rühmt ihr euch in or euren you boast in your arrogance. Ihr rühmt euch in euren Großtuereien. All such boasting is evil. Alles solches Rühmen ist böse. Wow. Wow. There's a certain kind of certainty. Es gibt eine bestimmte Art der Sicherheit. That God does not want us to have. Von der Gott nicht möchte, dass wir sie haben. There's a lot of certainty that he does. Es gibt viel Sicherheit, von der es möchte. He gives us his word. Er gibt uns sein Wort. All things work to the good. Alle Dinge dienen zum Guten for those who love God, denen, die Gott lieben, who are called according to his purpose, die gemäß seiner Absicht berufen wurden. All things, alle Dinge, that's an absolute. Das ist ein Absolut. That is a certainty. Das ist eine Sicherheit. And what God says, und was Gott sagt, is certain. Ist sicher. But how God brings this about, aber wie Gott das hervorbringt, is not so certain. Ist nicht sicher. And this is where we cross the line. Und da übertreten wir die Grenze. Through sincerity. Durch Ernsthaftigkeit. The sin of presumption is a very deceitful kind of a thing. Aufrichtigkeit. Die Sünde der Vorangenommenheit. Anmaßung ist. Oh, whatever. Presumption. Ja, Anmaßung. Is a very subtle thing. Ist sehr subtil. And it's a line that we all cross. Es ist eine Grenze, über die wir alle treten. I mean, which businessman here wouldn't say something like that? Welcher Geschäftsmann hier würde das nicht sagen? Hey Pastor Rob, I got a good plan. Hey Pastor Rob, ich habe einen guten Plan. Next year I'm going to start a branch of my business in Czech. Im nächsten Jahr werde ich eine Tochter Gesellschaft in der Tschechei gründen. In Prag. And the Lord would say, evil. Und der Herr würde sagen, böse. And I would say, praise the Lord. Und ich würde sagen, preist den Herrn. And I'm gonna, and I'll be able to give more to the church. Und dann kann ich mehr der Gemeinde geben. And we'll be able to get that building. Und wir werden dieses Gebäude dann bekommen. Yes. Ja. Yes, do it. Mach es. Yes. Ja. And we're both out there somewhere. Und wir sind beide da draußen. And the Lord would say, I don't want you to think like that. Und der Herr sagt, ich möchte gar nicht, dass ihr so denkt. I don't want you to have that kind of certainty. Ich möchte nicht, dass ihr diese Art von Sicherheit habt. Because that kind of certainty is very, very insecure. Weil diese Art von Sicherheit ist sehr unsicher. Because when God begins to do things, denn wenn Gott anfängt, Dinge zu tun, we have no idea what he's going to do. Wir keine Ahnung, was er tun wird. And that needs to stay like that. Und das muss auch so bleiben. God tells us what he's going to do. Gott sagt uns, was er tun wird. But he doesn't necessarily tell us how he's going to do it. Aber er sagt uns nicht notwendigerweise, wie er es tun wird. Or when he's going to do it. Oder wann. He doesn't tell us those things. Diese Dinge sagt er uns nicht. And to assume that I can know these things, anzunehmen, dass ich diese Dinge weiß, wissen kann, is to enter into the sin of presumption. Ist es, in die Sünde der Anmaßung einzutreten. Yeah, we'll just write that down here. How do you spell that? Anmaßung. Okay. Now, if you look in the scripture, in Romans chapter 8, don't turn there. Wenn du die Schrift in Römer 8 anschaust, Paul says, those that are carnally minded, sagt Paulus, die fleischlich gesinnt sind, live in death. Leben im Tod. But the spiritually minded in life and peace. Aber die geistlich gesinnten in Frieden. The same conflict is in 1 Corinthians 3. Der gleiche Konflikt ist in 1. Korinther 3. Paul says in verse 1. Paulus sagt in Vers 1. He says, I want to speak to you as to spiritual people. Ich möchte mit euch sprechen als mit Geistlichen. But yet you are carnal. Aber ihr seid fleischlich. You are natural. Natürlich. And I would like to suggest three categories of people today. Und ich möchte heute drei Kategorien von Menschen vorstellen. The spiritual person. Die geistliche Person. The natural person. Die natürliche Person. And the antagonistic person. Und die feindlich gesinnte Person. And we can put the second two categories under the word flesh. Und die zweiten zwei können wir unter Fleisch stellen. Naturally good. Natürlich gut. Naturally bad. Natürlich schlecht. You know, when I get up in the morning, I'm natural. Wenn ich in der Früh aufwache, bin ich natürlich. I'm just Rob Prokop. Ich bin einfach Rob Prokop. And then I have to decide from that moment on what I'm going to do. Und von dem Moment an muss ich mich entscheiden, was ich tun werde. Now last week we talked about how the Holy Spirit prays inside of us. Letzte Woche haben wir gesprochen, wie der Heilige Geist in uns betet. In Romans chapter 8. In Römer Kapitel 8. We are the temple of the Holy Spirit. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. And he prays with groanings. Und er betet mit Stöhnen. And oftentimes we're praying far more than we think we are. Und oft beten wir viel mehr, als wir es wissen. But oftentimes I'm out of tune with what the Holy Spirit wants to do. Aber oft bin ich nicht im Einklang mit dessen, was der Heilige Geist tun will. And in the morning I need to make a decision, am I going to just live natural? Und in der Früh muss ich mich entscheiden, werde ich einfach natürlich leben? Or am I going to put on Christ? Oder werde ich Christus anziehen? For as a man thinks in his heart, so is he. Denn wie ein Mensch im Herzen denkt, so ist er. Proverbs 7:23. Sprüche 7:23. Now, any time of the day, jeden Tag, jede Zeit im Tag, I can be spiritual, kann ich geistlich sein, I can be natural, oder natürlich, or I can be antagonistic, oder feindlich gesinnt. I can be used by the devil. Ich kann vom Teufel benutzt werden. As a megaphone. Als Sprachrohr. Any time of the day. An jedem Tag, an jedem Moment. Like when Hudson Taylor. So wie Hudson Taylor. Was in London. Wie er in London war. As a 14-year-old boy. Als 14-jähriger Bub. And Hudson Taylor was this amazing missionary to inland China. Er ist ein ganz erstaunlicher Missionar gewesen nach China. For those who don't know. Für die es nicht wissen. And thousands and thousands of people went to inland China as a result. Und tausende von Leuten sind nach China gegangen als Resultat. I think it's called China Inland Missions, right? China Inland Mission. And it still exists today. Die gibt's heute noch. And this 14-year-old boy, und dieser 14-jährige Bub, knew that God called him to China. Wusste, dass Gott ihn nach China berufen hatte. And he was sleeping on the floor, not in his bed. Und er hat auf dem Boden geschlafen, nicht in seinem Bett. Just to get used to it. um sich dran zu gewöhnen. And eventually it would take him months to sail there. Und ist dann monatelang gesegelt. But the president of a mission organization, aber der Präsident einer Missionsorganisation, to China was speaking in London. Nach China hat in London gesprochen. And young Hudson Taylor went up to this man. Und der junge Hudson Taylor ist zu diesem Mann gegangen. And he said, "Sir." Und sagte, Grüß Gott. God has called me to be a missionary in China. Gott hat mich berufen, in China Missionar zu sein. And this man looked at him. Und dieser Mann schaute ihn an. And said, "Son." Und sagte, Sohn. With red hair. Mit roten Haaren. Green eyes. Grünen Augen. You can forget about it. Kannst du das vergessen? And you know what young Hudson Taylor said? Und ihr wisst ihr, was der junge Hudson Taylor gesagt hat? He said, "Sir." Er sagte, mein Herr. When God called me. Als Gott mich berufen hat. He knew I had red hair. Wusste er, dass ich rote Haare habe. And green eyes. Und grüne Augen. Anybody can be used at any time. Jeder kann zu jedem Zeitpunkt benutzt werden. As an opposer of the plans of God. Als ein Widersacher gegen den Plan Gottes. And we don't even know it. Und wir wissen das gar nicht. There's the antagonist. Es gibt den Widersacher. And then there's the natural believer. Und den natürlichen Gläubigen. And then there's the spiritual believer. Und dann gibt's den geistlichen Gläubigen. And I would like to define spirituality. Und ich möchte Geistlichkeit so definieren. In a particular way tonight. That might make it more clear what spirituality is. Was mehr herausstellt, was Geistlichkeit ist. And it has to do with what we've been talking about. Es hat zu tun mit dem, was wir besprochen haben. Now this morning we spoke about Philemon. Heute Morgen haben wir über Philemon gesprochen. This is a little letter that Paul wrote to a man called Philemon. Das ist ein kleiner Brief, der Paulus einem Mann Philemon geschrieben hat. He writes this letter from prison. Er schreibt den Brief vom Gefängnis aus. Because he has met a young man in prison. Weil im Gefängnis einen jungen Mann getroffen hat. And as he's speaking to this young man. Und während zu diesem jungen Mann spricht. So, what's your name? Also wie heißt du? Onesimus. Onesimus. Huh, where are you from? Wo bist du her? Colossae. Kolosse. Oh, really? Aha, wirklich? I know people there. Da kenne ich Leute. Who do you know there? Wen kennst du da? Nobody you know. Niemand, den du kennst. Some guy called Philemon. So ein Philemon. You mean like Philemon? Du meinst den Philemon? Philemon's a friend of mine. Philemon ist ein Freund von mir. You're kidding me. Du machst Späße. No. Nein. We have a church in his home. Wir haben bei ihm zu Hause eine Sometimes. Gemeinde, manchmal. He's part of the church there. Ist Teil der Gemeinde dort. He's a very close I led him to the Lord. Ich habe ihn zum Herrn geführt. Are you a believer? Bist du gläubig? Never heard about it. Habe ich noch nie davon gehört. Actually, I did from Philemon, but ja, Philemon hat mich schon really erzählt. Like the guy very much. Aber ich mochte den nicht. Paul leads him to the Lord. Paulus führt ihn zum Herrn. And then he writes Philemon this letter. Und dann schreibt dem Philemon diesen Brief. Because he's going to send Onesimus back to him. Weil Onesimus zu ihm zurückschicken wird. And he writes this letter. Und schreibt diesen Brief. Because Philemon has every right to punish Onesimus in any way he wants. Philemon dürfte den Onesimus bestrafen, wie immer möchte. And maybe Paul fears that Philemon is quite the natural believer. Und vielleicht hat Paulus Sorge, dass Philemon ein natürlicher Gläubiger ist. And maybe oftentimes antagonistic. Und vielleicht öfters widersächlich. And as you read the letter, you see this. Und wenn du den Brief liest, dann siehst du das. Paul wants to send him back. Paulus möchte ihn zurückschicken. But he's afraid of what Philemon will do. Aber hat Angst vor dem, was Philemon tun könnte. So he says to Philemon. Also sagt zu Philemon. I'm going to send him back. Ich schicke ihn zurück. I'm asking you a favor. Ich bitte dich eine Gunst. I could command you as an apostle, but I'm not going to. Könnte dich als Apostel dir befehlen, aber das werde ich nicht. Receive him back. Nimm ihn zurück. And by the way, und übrigens, you owe me. Du schuldest mir. Because I brought salvation to you. Weil ich dir Errettung gebracht habe. But then he makes this statement. Aber dann sagt Folgendes. That I'm going to read. Das werde ich lesen. And this is the basis of the message tonight. Und darauf basiert die Botschaft heute. Verse This is in Philemon. In Philemon. Verse 15. Vers 15. This is Paul's argument to a naturally minded Christian. Das ist Paulus Argument einem natürlichen Christen gegenüber. For perhaps. Vielleicht. He was for this reason separated from you for a while, that he would, that you would have him back forever. Vielleicht war er aus diesem Grund eine Weile von dir weggenommen, damit du ihn für immer wieder haben wirst. This word perhaps, dieses Wort vielleicht, will save us from the sin of presumption. Wird uns vor der Sünde der Anmaßung perhaps, retten. Vielleicht. Paul will argue. Paulus macht ein Argument. Look, Philemon. Schau, Philemon. I understand. Ich verstehe dich. This man has made you look bad. Dieser Mann hat dich schlecht dastehen lassen. You've lost money. Du hast Geld verloren. He left. Er ist weggelaufen. I understand you're upset. Ich verstehe, dass du dich ärgerst. You paid a lot of money for him at the slave market. Du hast viel Geld für ihn bezahlt am Sklavenmarkt. You're a good man. Du bist ein guter Mann. This kid is rebellious. He took off. Dieser Junge ist rebellion, macht eine Rebellion und ist weggelaufen. Before you flip out on this kid. Bevor du deinen Ärger an ihm auslässt. Before you do what you're gonna do, bevor du tust, was du tun wirst, I want you to consider something. Möchte ich, dass du etwas überlegst. That perhaps, dass vielleicht, God did this. Gott das getan hat. This is a spiritual person. Das ist eine geistliche Person. A spiritual person is a person who always looks for the fingers of God. Eine geistliche Person schaut immer nach dem Finger Gottes. The natural person, die natürliche Person, no matter how much of the Bible they know, egal wie viel von der Bibel sie wissen, no matter how many years they've been in the Bible college, egal wie viele Jahre sie in der Bibelschule waren, all of that will not make them spiritual. All das wird sie nicht geistlich machen. Until they give God room to be God. Bis sie Gott Gott sein lassen. And if they live in presumption, und wenn sie in Anmaßung leben, that means they begin to decide what God is going to do and what God's not going to do. Bedeutet das, dass sie beginnen zu entscheiden, was Gott tun wird und was er nicht tun wird? Onesimus could have, Philemon could have said this. Philemon hätte sagen können. No, no, no, it's definitely God. Nein, nein, das ist nope, wirklich nope, Gott. No, nope, no, no. He ended up in prison. That's God. Er ist ins Gefängnis gekommen, das ist Gott. That's God. Das ist Gott. That's God. I know. That's God. Das ist Gott. Yeah, he left me. Er hat mich verlassen. Deserted me. Hat mich im Stich gelassen. I was good to him. Ich war gut zu ihm. I even promised him his freedom in 15 years. Ich habe ihm sogar in 15 Jahren die Freiheit versprochen. I gave him a nice room. Ich habe ihm ein gutes Zimmer gegeben. I was a good master. Ich war ein guter Meister. Hey, he could have been working for some unbelievably evil master. Er hätte für einen unglaublich bösen Meister arbeiten können. He could have been killed by the soldiers in the war. Er hätte durch die Soldaten getötet werden können im Krieg. This was a mercy to him. Das war Gnade für ihn. It was God that he was caught. Es war Gott, dass er erwischt wurde. Are you sure you know why? Bist du dir so sicher, du weißt warum? Are you sure you're right, Philemon? Bist du sicher, dass du im Recht bist, Philemon? Before you make dogmatic conclusions, bevor du dogmatische Schlussfolgerungen ziehst, think of Romans 11:33. Denk an Römer 11:33. Oh, the riches. Oh, die Reichtümer. Oh, the depth of the riches, die Tiefe der Reichtümer, of both the wisdom and knowledge of God, der Weisheit und Erkenntnis Gottes. How unsearchable, wie unausforschlich, are his judgments, sind seine Rechtsprechungen, and his ways past finding out, und seine Wege jenseits des Herausfindens. When I think I've got God figured out, wenn ich denke, dass ich weiß, wie Gott funktioniert, I am not spiritual. Bin ich nicht geistlich? I am hyper-spiritual. Ich bin hypergeistlich. Nobody can figure God out. Niemand weiß, wie Gott funktioniert. God has given us a lot of truth. Gott hat uns viel Wahrheit gegeben. God has expressed his nature to us. Er hat uns sein Wesen geoffenbart. And we know the Spirit of God. Und wir kennen den Geist Gottes. We know that God doesn't use fear. Wir wissen, dass Gott nicht Furcht benutzt. Perfect love casts out fear. Vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. I know when I'm talking to somebody, ich spüre, wenn ich mit jemandem spreche, this cannot be God. Das kann nicht Gott sein. Because we are discussing truth, weil wir Wahrheit über Wahrheit reden? And why is there such fear? Und warum ist da so viel Angst? It doesn't come from the Lord. Das kommt nicht vom Herrn. We know many things about the Lord. Wir wissen viele Dinge über den Herrn. But we've got to let God be God. Aber wir müssen Gott Gott sein lassen. Perhaps, vielleicht, Paul would say. Sagte Paulus. Perhaps. Vielleicht. Now we have to be so careful because I do this too. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Ich tue das auch. All of us do this. Wir alle tun das. In 4 years we're going to be 500 people. In 4 Jahren werden wir 500 Leute sein. And God says. Und Gott sagt. Kakos. Kakos. Arrogance. Arroganz. Pride. Stolz. Your life is a vapor. Dein Leben ist ein Windhauch. Who are you? Wer bist du? To say. Dass du sagen what kannst, I'm gonna do. Was ich tun werde. I'm sorry. Entschuldigung. Can you reword that, please? Kannst du das nochmal anders yes, formulieren? Perhaps. Ja, Herr, vielleicht. Perhaps. Vielleicht. In 4 years. In 4 Jahren. We'll be 500 people and have to go to 3 services. Werden wir 500 Leute sein und 3 Gottesdienste haben. Thank you. Danke. Perhaps, vielleicht, perhaps the youth group will grow, wird die Jugendgruppe so wachsen, and perhaps dozens of young kids will get saved. Und vielleicht werden Dutzende junger Menschen gerettet. And perhaps, und vielleicht, we'll send missionaries into the world. Werden wir Missionare in die Welt schicken. Is that okay? Passt das? That's fine. Das ist gut. Just keep using that word. Perhaps. Benutze weiter dieses Wort vielleicht. Because I might not do that. Weil ich mag das vielleicht nicht tun. I may not do that. Es kann sein, dass ich das nicht tue. See, it's my plan. Es ist mein Plan. You're called according to my purpose. Du bist berufen gemäß meiner Absicht. I'm not in this for your purpose. Es geht mir nicht um deine Absicht. I'm working all things together. Ich wirke alle Dinge zusammen. For those who love my purpose. Zum Guten für die, die meine Absicht lieben. And when we make dogmatic statements. Und wenn wir dogmatische Aussagen about the unseen. Über das Unsichtbare. It's dangerous. Das ist gefährlich. We all do it. Wir machen das alle. And we grieve the Holy Spirit. Und wir betrüben den Heiligen Geist. And we get ourselves in trouble. Und kommen in Schwierigkeiten. Now, I'm thinking of 1 Samuel 14. Ich denke an 1. Samuel 14. Another illustration of this. Noch eine Illustration. There's Jonathan and his armor bearer. Da ist Jonathan und sein Waffenträger. Just two. Einfach zwei. Jonathan the son of Saul. Jonathan der Sohn des Sauls. A prince. Ein Prinz. He's real good with the sword, you know. Und er kann gut mit dem Schwert umgehen. After all, he's a prince, you know. Er ist ja auch ein Prinz. And he just practices all day, you know. Und er übt den ganzen Tag. And he's got his armor bearer. Und er hat seinen Waffenträger. And he looks across and he sees the Philistines on a hill. Und er sieht da gegenüber die Philister auf einem Hügel. And he says to his armor bearer. Und er sagt zu seinem Waffenträger. Come here. Komm her. He says, you see those Philistines up there? Siehst du diese Philister da oben? Let's attack them. Greif mal sie an. Us and what army? Wir und welche Armee? We don't need an army, just me and you. Wir brauchen keine Armee, einfach du und ich. You see, the Lord siehst du, der Herr can deliver with many or with a few. Kann mit vielen oder mit wenigen befreien. And perhaps und vielleicht the Lord will give them into our hands. Wird der Herr sie in unsere Hände fallen lassen. You see the security of the uncertain? Siehst du die Sicherheit der Ungewissheit? The uncertainty of what God in his sovereignty wants to do. Die Ungewissheit dessen, was Gott in seiner Souveränität tun There's kann. A security there. Es gibt dort eine Sicherheit. Because we know the nature of God. Denn wir kennen das Wesen Gottes. And perhaps, und vielleicht, who knows? Wer weiß? Maybe not. Vielleicht nicht. But maybe yes. Aber vielleicht doch. So this is what we'll do. Also das werden wir tun. Let's start climbing toward them. Wir beginnen auf sie zu. And when they see us, steigen und if wenn they sie say, sehen und sagen, come up here, you Jews down there, you Hebrews. Kommt du rauf, ihr Hebräer da unten. We'll know that God's given them into our hands. Dann wissen wir, dass Gott sie in unsere Hände gegeben hat. And there they start climbing. Und sie klettern da hinauf. And the armor bearer says, I'm with you. Und der Waffenträger sagt, ich bin mit dir. And they're climbing and climbing and climbing. Und sie steigen immer höher. And suddenly the lookout looks down. Und plötzlich sieht der Wachposten sie. Hey, Hebrews! Hey, Hebräer! They look down. Die schauen nach unten. Come up here, you Hebrews. Kommt ruhig rauf, ihr Hebräer. And Jonathan says. Und Jonathan sagt. They're ours. Die gehören uns. All ours. Alle gehören uns. And the armor bearer says, okay. Und der Waffen- yeah, yeah. I'm with you. Der Waffenträger sagt, ja, ich mach mit. And Jonathan goes up. Und Jonathan geht hinauf. And he starts fighting. Und er beginnt zu kämpfen. And then the most wonderful part of the story is this. Und die, der wunderbarste Teil der Geschichte it ist says, der. And the armor bearer killed a few too. Dass der Waffenträger auch ein paar getötet hat. Isn't that great? Ist das nicht gut? Like, you know, the armor bearer is just like kind of, he's just carrying stuff, you know? Der Waffenträger ist nur zum Tragen da. And Jonathan is like, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah. They killed 20. Und Jonathan kämpft. Und sie haben 20 getötet. You know, I don't want to say it, but the arms and stuff flying everywhere, you know. Ich will es ja nicht like, sagen, da fliegen Körperteile herum. You know, and this armor bearer is like, oh my gosh. Und der Waffenträger denkt sich, oh, du meine Güte. And finally he just says, here I come. Und dann nimmt er auch das Schwert. And he took a few too. Und er hat ein paar getötet. And it was a great victory. Und das war ein großer Sieg. Because there was no presumption. Weil es keine Anmaßung gab. There was perhaps. Es war das vielleicht. Perhaps. Vielleicht. And we talked about this morning. Heute früh haben wir darüber gesprochen. My situation. Meine Situation. Maybe my marriage. Vielleicht meine Ehe. My job. Meine Arbeit. The way I am. So wie ich bin. When I look in the mirror. Wenn ich in den Spiegel schaue. Maybe. Vielleicht. God just wanted it like that. Wollte Gott das einfach so. Did you ever think? Hast du schon mal so gedacht? That perhaps. Vielleicht. The person you married. Die Person, die du geheiratet hast. Really is the perfect person for you. Ist wirklich die perfekte Person für dich. I'm not saying they are. Ich sage nicht, dass es so ist. But perhaps. Aber vielleicht. It's a possibility. Es ist eine Möglichkeit. Let's let God be God. Lasst uns Gott Gott sein lassen. Two men on the road to Emmaus. Zwei Männer auf der Straße nach Emmaus. Disciples of Jesus Christ. Jünger von Jesus Christus. Now he's crucified. Jetzt ist er gekreuzigt. He's dead. Er ist tot. I thought he was going to be the Messiah. Ich dachte, er wäre der Messias. Stop crying so much. Hör auf, so viel zu weinen. Doesn't help. Das hilft auch nicht. Then Jesus comes. He's resurrected. Dann kommt Jesus, er ist auferstanden. Right? And he's walking with them. Und er geht mit ihnen. Hey guys. Hey, Burschen. What's happening? Was ist los? Where you been, pal? Wo warst du, Bursche? Tell you know? Du weißt es nicht? Know what? Was weiß ich nicht? They killed Jesus of Nazareth. Sie haben Jesus von Nazareth umgebracht. We thought he was going to be the king. Wir dachten, er sei der König. Oh my gosh. I was with him for 3 years. Wir dachten, er sei der König. Wir waren mit ihm 3 Jahre. He's dead. Er ist tot. It's over. Es ist aus. Well, maybe. Vielleicht. It was God's plan. War es Gottes Plan? What do you mean? Was meinst du? Maybe. Vielleicht. God delivered him. Hat Gott ihn ausgeliefert? That's impossible. Das ist unmöglich. Why would God do that? Warum würde Gott das machen? Maybe. Vielleicht. He's the Lamb of God. Ist er das Lamm Gottes? Who takes away the sin of the world? Der die Sünden der Welt wegnimmt. And maybe. Und vielleicht. This was the ultimate sacrifice. War das der absolute das Opfer? You think so? Glaubst du das? It's possible. Es ist ja möglich. But he's dead. Aber er ist tot. Maybe. Vielleicht. He resurrected. Ist er auferstanden? I doubt it. Das bezweifle ich. Maybe. Vielleicht. He's closer to you than you think. Ist er dir näher, als dir bewusst ist? Right? Stimmt. This is the way we live. So leben wir. We don't put a lid on God. Wir tun kein Deckel auf Gott. The spiritual person, die geistliche Person, always knows God is at work. Weiß immer, dass Gott am Wirken ist. But they don't know how. Aber sie wissen nicht wie. That's the difference. Das ist der Unterschied. The hyper-spiritual person knows God is at work. Der übergeistliche weiß, dass Gott am Wirken ist. But they have figured out how. Aber sie wissen ganz genau wie. And they want to tell everybody how. Und sie wollen jedem erzählen wie. This is the difference. Das ist der Unterschied. And we all do it. Wir machen das alle. Whether consciously or unconsciously. Bewusst oder unbewusst. We all say statements. Wir alle treffen Aussagen. 2 years from now, you know, we're going to outgrow this place. In 2 Jahren sind wir aus diesem Platz weg. God says, what? Und Gott sagt was? If they don't stop saying that, I'm going to bring persecution on that church. Wenn die nicht aufhören, das zu sagen, dann werde ich ein bisschen Verfolgung bringen auf die Gemeinde. What did he say? Was hat er gesagt? Sorry, Lord. Entschuldigung, you know, Herr. He said in 2 years they're going to outgrow that place. Er sagt, in 2 Jahren sind sie zu viele und müssen raus aus dem Gebäude. How does he know what I'm going to do? Woher weiß er, was ich tun werde? You see how upset God gets with this? Siehst du, wie ärgerlich Gott da werden kann? Because God is at work. Denn Gott wirkt. And when we make these kind of statements, und wenn wir solche Aussagen treffen, it's almost like we're saying we're at work. Ist es so, als würden wir sagen, wir sind am Wirken. For God. Für Gott. But God is at work. Aber Gott ist am Wirken. And the spiritual person who is natural when he gets up in the morning. Und die geistliche Person, die natürlich ist, wenn sie am Morgen aufwacht. Is only spiritual because he puts this on. Ist nur geistlich, weil er es anzieht. And he's as natural as anybody else. Sonst ist er so natürlich wie jeder andere auch. The situation hits. Eine Situation kommt. And he wants to react. Und er möchte negativ reagieren. But by faith. Aber im Glauben. He looks for the hand of God. Schaut er aus nach der Hand Gottes. Oh God, I know you're working through this. Oh Herr, ich weiß, dass du durch dieses wirkst. What could this mean? Was könnte das bedeuten? My slave left. Mein Sklave ist weggelaufen. I paid so much money for him. Ich habe so viel für ihn bezahlt. I was so good to him. Ich war so gut zu ihm. I just want to strangle him now. Ich möchte ihn erwürgen. I don't want to think like this. Aber ich möchte nicht so denken. Something good's got to come out of this. Etwas Gutes muss daraus entstehen. Lord, I pray for Onesimus. Herr, ich bete für Onesimus. Wherever he is, reach his heart. Wo immer er ist, erreiche sein Herz. That's how we need to live. So müssen wir leben. Perhaps. Vielleicht. This is God. Ist das Gott? And as soon as we think like that. Und sobald wir so denken. We experience life and peace. Erfahren wir Leben und Frieden. Maybe it wasn't God. Vielleicht war es nicht Gott. But maybe it was. Aber vielleicht war es. And that makes all the difference. Und das macht den ganzen Unterschied. So with that, let's pray. Mit dem lasst uns beten. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute Abend hier. And you've never received the Lord. Und du hast den Herrn noch nie empfangen. If you die tonight. Wenn du heute Abend stirbst. You don't know where you would go. Dann weißt du nicht, wohin du gehen würdest. Jesus died on that cross. Jesus starb an dem Kreuz. He was buried. Er wurde begraben. And he rose from the dead. Und ist von den Toten auferstanden. And he's alive today. Und er ist heute lebendig. And wants to come into your life. Und möchte in dein Leben kommen. Pray with me. Bete mit mir. Say God in heaven. Sag Gott im Himmel. Please forgive me. Bitte vergib mir. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. Forgive my sin through the blood of Jesus. Vergib meine Sünden durch das Blut Jesu. The sacrifice on that cross. Das Opfer am Kreuz. And receive me. Und empfange mich. Please. Bitte. Forgive me. Vergib mir. Give me the gift of eternal life. Gib mir die Gabe des ewigen Lebens. Through Jesus. Durch Jesus.